Ey, die Scheißnacht ist kalt, doch der Regen fällt runter auf dich. Innerlich schon tot, weil dich der Hunger zerfrisst. Du wirst gezeichnet vom Leben und wirst jeden Tag gefickt. Du bist schwach an deiner Situation, ändert sich nix. Du suchst ein Todesdatum und hast den Kalender im Blick. Du bist gezeichnet vom Leben und wirst jeden Tag gefickt. Ey, oh fuck that, das ist Sound für die Roughnecks. Alter, Platz, jetzt ich bitte meine Bars und danach mach ich mir nen Kaffee. Ihr seid wannabe Gangster, rest in peace, Hollywood hang. Meine Boxen immer Slipknot in dem rollenden Benz. Deutsche Rap, der verfällt jetzt in eine Schockstachel. Trio-Kapsel, ihr könnt drüber rappen, aber niemals eine Mio machen. Welcome to the game in meine Party zum Keller. Ich nehme keine Drogen, davon wird die Lage nicht besser. Mein Sound, der burnt so wie Napalm, eure Haut weg. Eure Mucke klingt für mich, als hätte ich den Soundlag. Schüsse gehen raus, meine Kollegen, die sind breit. Deutsche Rapper, dachte Tape in einer Pflegestufe. Sein. Kann die Scheiße nicht mehr hören, nur noch Jesus kann uns hier retten. Ich würde hier gerne raus, doch bin so tief in dem Rap-Game. Jede Zeile, die ich auf meine Blätter schreibe, wie die Ewigkeit. Ich gehe nicht mehr weg, ich habe viel zu wenig Lebenszeit. Ey, die Scheißnacht ist kalt und der Regen fällt runter auf dich. Innerlich schon tot, weil dich der Hunger zerfrisst. Du bist gezeichnet vom Leben und wirst jeden Tag gefickt. Du bist schwach an deiner Situation, ändert sich nix. Du suchst ein Todesdatum und hast den Kalender im Blick. Du bist gezeichnet vom Leben und wirst jeden Tag gefickt. Für mich gibt's zwar gar nichts, was ich mache, eine Niederlage. Elo Kamikaze fährt seit Anbeginn die Siegerstraße. Jetzt streckt die Mathe, was willst du von mir erwarten? Bitch, ich baue ne Beat und schick dich musikalisch auf den Straßenstrich. Punkte nicht mit Outfits oder schönen Haaren. Meine Mucke macht dich fertig, so wie ein Leberversagen. Ihr wollt alle kräftig rappen, ihr steckt alle voller Tatendrang. Nach dem Tape bekommt jeder meiner Hörer einen Schlaganfall. Ey, die Scheißnacht ist kalt und der Regen fällt runter auf dich. Innerlich